الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. Alle Lobgebet Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, ich möchte mich mit euch heute über eine der Taten unterhalten, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Eine Tat unterhalten, die unser Prophet sallallahu alaihi wasallam täglich mehrfach ausgeübt hat. Eine Tat, über die Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala sagte, dass die Gelehrten sich darüber einig sind, dass es eine Pflicht eines Muslims ist, sie auszuführen und für unser einer täglich auszuführen. Liebe Geschwister, es geht um nichts anderes und nichts weniger Wertvolles, als dass man sich seinem Herrn subhanahu wa ta'ala reuevoll zuwendet, wenn man einen Fehler begangen hat. Und wenn ich von Fehlern und von Sünden spreche, damit jeder von uns nicht denkt, wir reden hier von anderen Menschen als von uns selbst, es geht hier nicht nur um die großen Sünden, es geht hier nicht nur darum, dass man jemanden ermordet hat oder dass man Ehebruch begangen hat oder dass man Zinsen genommen hat oder gestohlen hat. Das sind selbstverständlich große Sünden. Aber es geht hier grundsätzlich um jeden einzelnen Fehler, um jede Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut. Wenn du zum Beispiel einmal von deinem Vater angesprochen wurdest und du dein Gesicht verzerrt hast, das ist eine Sünde, die Tauba verlangt. Oder zum Beispiel du etwas nicht ausgeführt hast, was deine Eltern von dir verlangt haben. Oder du deinen Bruder verletzt hast, nicht mit der Hand, sondern mit Worten und er deswegen sauer geworden ist auf dich oder traurig geworden ist und vielleicht tagelang über dich schlecht gesprochen hat, weil du ihn schlecht behandelt hast. All diese Dinge, liebe Geschwister, benötigen, dass man sich seinem Herrn treuevoll zuwendet. Das, was man im Arabischen als Tauba zusammenfasst. Die Tauba, liebe Geschwister, das Gute daran oder die guten der Segen der Tauba, den sieht man in diesem Leben noch vor dem nächsten Leben. Denn manche Menschen sagen sich, was soll ich die Sünde unterlassen, die an die er sich gewöhnt hat und die für ihn schmackhaft gemacht worden ist. Gott bewahre, das ist aber so, wenn man sich an Sünden gewöhnt hat. Er sagt, wenn ich die unterlasse, dann wird es für mich anstrengender, als es vorher gewesen ist. Und wir sagen zu ihm, das ist nur eine Phase und nach dieser Phase wirst du die Süße des Glaubens mehr schmecken und wird dir lieber sein. Und viele von uns wissen das, sie haben Fehler, sie möchten das gerne unterlassen, sie möchten gerne zu den rechtschaffenen Menschen gehören, sie möchten sich gerne aufhalten mit den gottesfürchtigen, gläubigen, muslimischen Geschwistern, aber es gibt da noch dieses Hindernis, das sie davon abhält. Allah sagte sinngemäß im Koran al-Karim, bittet euren Herrn um Vergebung, hierauf wendet euch ihm in Reue zu, so wird er euch einen schönen Nießbrauch auf eine festgesetzte Zeit gewähren. Das heißt, in diesem Leben schon. Und er wird euch, der voll Huld ist, und er wird jedem, der voll Huld ist, seine Huld gewähren. Das ist in Surat Hud, in der dritten Ayah. Liebe Geschwister, ein Prophet namens Hud, sallallahu alaihi wasallam, sagte einst zu seinem Volk, und das ist in der gleichen Surah, wie gerade erwähnt, er sagte, oh mein Volk, bittet euren Herrn um Vergebung, hierauf bereut vor ihm, so wird er den Regen auf euch ergiebig herabsenden, also heißt viel herabsenden und euch noch mehr Kraft zu eurer Kraft hinzufügen. Das alles in diesem Leben, noch vor dem nächsten Leben. Und kehrt euch nicht als Übeltäter ab, denn derjenige Mensch, der Sünden begeht und sich von seinem barmherzigen und edelmütigen und großzügigen Herrn entfernt und nicht einmal ihn um Verzeihung bittet, das ist wahrlich ein Verbrecher, das ist wahrlich ein Übeltäter. Liebe Geschwister, wenn jemand eine Sünde begeht, dann ist es für ihn am einfachsten, die Sünde erstens natürlich gar nicht zu begehen, aber am einfachsten, indem er sie sofort unterlässt, noch vor dem morgigen Tag. Denn je länger er sich daran gewöhnt, desto anstrengender wird es für ihn, davon abzukommen. Und darauf auf diese Sache, dass man direkt danach Allah um Verzeihung zu beten hat, darauf weist der folgende Hadith von Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu hin, den Abu Dawud rahimahullah überliefert hat. Abu Bakr radiallahu anhu sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes sagen, egal welcher Diener Allahs eine Sünde begeht, danach sich auf die schönste Art und Weise wäscht, das heißt, er macht den Wudu oder den Ghusl, je nachdem, und sich danach aufstellt und zwei Raka'a für Allah verrichtet und danach Allah um Verzeihung bittet, dem wird Allah diese Sünde verzeihen. Danach hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die folgende Aya aus dem Koran vorgelesen, die sinngemäß übersetzt bedeutet, und diejenigen, es geht hier um die Beschreibung der Gottesfürchtigen, die Beschreiber, die Beschreibung derjenigen, die das Paradies erben werden. Und diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen haben oder sich selbst Unrecht zugefügt haben, Allahs gedenken, hieraufhin für ihre Sünden um Verzeihung bitten, und wer verzeiht die Sünden außer Allah? Und diejenigen, die nicht auf dem beharren, was sie tun, werden sie es doch wissen. Du hast zum Beispiel von einem Bruder oder irgendjemand anderes Geld genommen, egal auf welche Art und Weise, und der weiß nichts davon Bescheid. Du musst nicht zu ihm hingehen und ich sage das, um das den Leuten einfacher zu machen. Du musst nicht unbedingt hingehen und zu ihm sagen, ich habe von dir damals Geld gestohlen oder ich habe dich damals betrogen oder etwas unterschlagen, sondern du kannst auch es ihm zukommen lassen, ohne dass er weiß, ohne dass du unbedingt dich bloßstellen musst, indem du zum Beispiel zu ihm sagst, ich habe Schulden dir gegenüber. Und das sind wirklich Schulden. Du hast Schulden ihm gegenüber und deswegen möchtest du dir deine Schulden bei ihm begleichen oder irgendeine andere Art. Hauptsache, er bekommt sein Recht wieder zurück. Oder, lieber Bruder, wenn du Geld bei dir hast, das verboten ist, Geld hast, wo du weißt, das hast du unrechtmäßig erworben und du kennst die Person, der es gibt, gib es zurück. Und wenn du diese Person nicht kennst, werde das Geld los. Werde das Geld los. Wenn du nicht weißt, wie viel es ist, wenn du weißt, wie viel es ist, dann musst du genau den Betrag loswerden und du wirst dadurch mit Sicherheit nicht arm werden. Und wenn du nicht weißt, wie viel der Betrag ist, dann schätzt du diesen Betrag nach den dir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Zu den bekannten Sünden gehört es, dass man die Tauba hinausschiebt und sagt, ich mache es später. Das hat damals schon im Koran Allah erwähnt, also in Surat Yusuf, haben damals schon die Geschwister von Yusuf, einer von ihnen hat gesagt, ihr sollt Yusuf töten oder ihn nach draußen verbannen und später, Jahre später, seid ihr dann wieder rechtschaffende Menschen. Das heißt, macht erstmal die Sünde und später, inshallah, wenn ihr älter geworden seid, wenn ihr Hajj gemacht habt, wenn ihr geheiratet habt, wenn ihr eure Ausbildung abgeschlossen habt, dann inshallah später machst du Tauba. Das gehört zu den Vorgehensweisen, zu dem Plan von Iblis, Gott verfluche ihn. Zweitens, viele Leute vergessen die Sünden, die sie begangen haben, und deswegen machen sie davon keine Taube. Auch hier hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet, dass wir ihn um Verzeihung bitten sollen für die Sünden, die wir wissentlich gemacht haben, die wir kennen, und die Sünden, die wir nicht kennen. Weil du hast Fehler gemacht in deinem Leben und du wusstest vielleicht gar nicht, dass es Fehler sind. Oder du wusstest, aber du hast sie vergessen. Auch so sagst du, Allah, verzeihe mir alle meine Sünden, die ich begangen habe, die ich kenne und auch als die ich nicht kenne. Und Allah azza wa jalla verzeiht all diese Sünden, liebe Geschwister. Ebenso, manche Leute unterlassen die Tauba, weil sie Angst haben, noch einmal zur Sünde zurückzukehren. Sie sagen, ich werde sowieso wieder zurückkehren, vielleicht eines Tages. Ich sage dir, und wenn? Was ist besser? Eine Person, die Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag eine Sünde begeht, oder eine Person, die am Montag eine Sünde begeht und Dienstag nicht, Mittwoch wieder, Donnerstag nicht, Freitag wieder, Samstag und so weiter. Zweifellos ist es, eine Sünde regelmäßig zu begehen, schlimmer und übler bei Allah, als dass man die Sünde zeitweise aussetzt, selbst wenn man wieder zur Sünde zurückkehren würde. Außerdem hat der Abu Huraira radiallahu anhu uns Folgendes berichtet, und der Hadith bei Bukhari und bei Muslim, er sagte, ich habe dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Folgendes sagen hören, einmal hat ein Diener Allahs eine Sünde begangen und gesagt, mein Herr, ich habe eine Sünde begangen, so vergib sie mir. Daraufhin sagte sein Herr, wusste etwa mein Diener, dass er einen Herrn hat, der die Sünden vergibt und ihn auch dafür zur Rechenschaft ziehen wird? Ich habe meinem Diener vergeben. Dann hat er weiter gelebt, dieser Diener, und hat dann die Sünde wieder ein zweites Mal begangen. Er sagte, mein Herr, ich habe eine weitere Sünde begangen, vergib sie mir. Daraufhin sagte Allah subhanahu wa ta'ala, wusste mein Diener etwa, dass er einen Herrn hat, der die Sünden vergibt und auch einen deswegen zur Rechenschaft zieht? Ich habe meinem Diener vergeben. Dann verweilte er weiter und begann diese Sünde zum dritten Mal. Er sagte, oh mein Herr, ich habe wieder eine Sünde begangen, vergib sie mir. Er sagte, wusste etwa mein Diener, dass er einen Herrn hat, der die Sünden vergibt und dass er auch ihn dafür zur Rechenschaft ziehen wird? Ich habe meinem Diener zum dritten Mal vergeben, so soll mein Diener machen, was er will. So hat der Prophet es uns beliefert, sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt noch weitere Dinge, die zur Tauba gehören. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir zu denjenigen gehören, die nicht an seiner Barmherzigkeit, dass wir nicht die Hoffnung auf seine Barmherzigkeit verlieren und uns immer wieder ihm zuwenden für jede Sünde, die wir begangen haben. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina.